Ode an den Wein. Auf einem Domaine viticole de l'amour pflegt ein Vigneron den Vin toujours. Auf kalknem mit Esprit speichert er der Liebe Energie. Wächst nur durch der Sonne Kraft, der rot-purpurne Göttersaft. Der Nektar bleibt an Lippen hängen, sinnlich süßlich zu zirpenden Zikadenklängen. An jeder Rebe hängen volle Trauben, halten fest den alten Glauben an Liebe und Glückseligkeit, gleich brüderliche Einigkeit.